Zwischenfolge, denn lange Folgen sind überbewertet. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischenfolge. Ich hoffe, dass sie klein bleibt. Wir werden mal sehen. Es kommt nicht häufig vor, dass man zwei sehr gute Freunde einmal im TS hat, dass alle drei gleichzeitig Zeit haben. Also haben wir uns gedacht, wir reden einmal über unsere Erfahrungen mit World of Warcraft. Weil wir haben es alle gespielt. Du meinst wohl unsere tiefgründige Vergangenheit damit. Ja. Das war schon heftig, Mann. Man könnte sagen, so herzlich willkommen zur Gruppe der anonymen World of Warcraftler. Die könnte World of Warcraft nicht wirklich verstanden haben, denn du hast einen Schurken mit Schrotflinte gespielt. Hey, der war cool. Ja, stimmt auch. Fuck off. Und ich war der tankende Priester, also. Hey, cool. Ja. Fangen wir aber von vorne an. Wie habt ihr damals mit WoW angefangen? Bei mir hat es ziemlich früh angefangen, und zwar hatte ich damals schon den Beta-Key zur koreanischen Beta. Holy fuck, ja, dein Bruder wieder, war klar. Richtig, richtig. Und das war total Scheißdreck eigentlich, weil ich ja zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Englisch oder sonst was konnte. Geschweige denn Koreanisch, ja. Ich war da total aufgeschmissen, aber ich fand's geil, ich fand's unfassbar geil. Und dann ein paar Monate später hatten wir auch Beta-Keys für die europäische Beta, und es war fantastisch damals, ne? Ah, ja. Damals zu WoW Classic, wo WoW noch WoW war. Ja, bestimmt, ja. Also ich habe damals angefangen, dein Bruder, der hat das Tag und Nacht gespielt. Ja. Und ich habe damals bei deinem Bruder gesessen, ich habe da zugeschaut und er hat gesagt, kann ich machen? Und er hat mich hingesetzt und hat gesagt, hier, fang an. So habe ich halt angefangen, WoW zu spielen. Ich hatte damals selbst kein Internet, habe halt so ein bisschen rumgespielt, fand das halt ganz cool. Ich glaube, so 1-2 Jahre später habe ich dann einen neuen Rechner bekommen, Internet und von dem damaligen Kumpel World of Warcraft. Und so habe halt dann ich an. Von Arthur damals, falls ihr noch Arthur kennt. Stimmt, du bist dann quasi gleich dazugekommen, wo The Burning Crusade draußen war, kann das sein? Ja, ich hab's dann aber erst ein bisschen später gekauft, aber es war fast raus. Okay. Also richtig, richtig drauf bin ich halt gekommen. Ich habe damals so einen Podcast gehört zu dem Ding und fand es halt interessant und habe mich dann halt ein bisschen mit beschäftigt und habe halt irgendwann die Chance gehabt, das zu spielen. Markus, wie bist du zu World of Warcraft gekommen? Dein Vater, glaube ich, oder? Nein, nicht mein Vater. Ausnahmsweise nicht mein Vater, auch wenn er der größte Gamer früher war, was super cool war, denn der hat mit Zocker-Vergangenheit, aber Ausbildung. Als ich meine Ausbildung zum Müller gemacht habe, war ich in Stuttgart. Und dort hat mir tatsächlich ein Studienkollege bei einem unserer Wochenende, wo wir uns den Internetraum gemietet hatten, zu zweit, hat er mich auf World of Warcraft gebracht. Und hat mich dann ein ganzes Wochenende eingewiesen, und irgendwie war ich dann total geflasht davon, wie cool das war. Das war noch zu Classic-Zeiten. Oh ja. Und hab mir dann zu Hause, als eine Woche bevor Burning Crusade rauskam, einen eigenen Account erstellt. Irgendwann? Und hab dann tatsächlich angefangen, und somit war eigentlich Burning Crusade mein Ding. Und ich hab's tatsächlich fertiggebracht, bis eigentlich nahezu zum jetzigen Ding, immer mal wieder jedes Add-on zu spielen und festzustellen, wie sich's verändert. Das ist ziemlich krass, ne? Ja, frag mich, wenn du das letzte Add-on nicht gespielt hast, frag mich, da können wir noch kurz drauf eingehen nachher, was da so schlimm für uns Spieler ist. Also ich habe damals Classic gespielt, ja. Dann halt Burning Crusade, was naja war, und dann halt Wrath of the Lich King, was totaler Müll war. Da habe ich dann. Ich muss tatsächlich sagen, meiner Meinung nach ist heutzutage das allerbeste Addon, was sie immer hergemacht haben, The Wrath of the Lich King. Danach ging es einfach sowas von bergab. Ich gucke mir gerade zum Beispiel ein Cinematic von Cataclysm an. Und Cataclysm, das war für mich der Anfang vom Ende, wo WoW einfach angefangen hat, Bach runterzugehen, ja. Ja, stimmt. Tobi, nein. Der wirkliche Anfang vom Ende war dann tatsächlich Ende von Mist of Pandaria. Da ach hier, du meinst richtig. Du meinst hier mit Siege of Orgrimmar, oder? Ja. Okay, ja. Beziehungsweise den Raid vor Orgrimmar. Hier, was war er denn? Donnerkönig, kann das sein? Ja, der Donnerthron. Thron des Donners, genau, den fand ich unfassbar geil damals zu raiden. Das, da hatte ich so Spaß in dem Raid, weil das fängt so an, du kommst in den Tempel rein und brichst dann irgendwo durch den Boden und bist dann unter in den Tempelgewölben und kämpfst dich dann wieder hoch, bis dann quasi in den heiligen Gemächern von dem Thunder King bist und das war fantastisch, ey. Das war so auch ein geiler Raid. Und Siege of Orgrimmar hat mich dann extrem abgefuckt irgendwie, weil ich weiß nicht, ey. Das hat irgendwie schon gar keinen Sinn mehr gemacht langsam. Ja, storytechnisch haben die Dinger nie einen Sinn gemacht. Am Anfang haben sie es noch probiert, aber mittlerweile bergunter. Also ich muss sagen, mittlerweile haben sie es sogar wieder geschafft, Story reinzukriegen und jetzt tatsächlich wieder auf eine Story hinzuarbeiten, weil ich ja auch die aktuellen Raids alle durch habe. Ja. Aber, also, das große Aber, bis du da hinkommst, ab dem Verfall, den ich beschrieben habe, ging es nur noch an, wie drückt man es freundlich aus, Recycling. Sie haben ein komplettes Add-on, vollgestopft mit Recycling. Es fängt nicht nur darauf an, dass du in der Vergangenheit von der Scherbenwelt bist. Nein, du machst auch fast die ähnlichen Quests, du besiegst fast die ähnlichen Gegner, nur dass du diesmal Orks hast, die sie beherrschen. Richtig, ja. Und jetzt zum Ende zu haben sie doch tatsächlich mit dem letzten Raid und der Vorbereitung auf den Ansturm der Legion tatsächlich bringen sie wieder Story mit rein, die auf die Grundzüge von Warcraft, nicht von World of Warcraft, sondern wirklich von Warcraft zurückgreift. Mit dem Traumauge und mit der Legion und es könnte gut werden, aber wenn ich den bisherigen Trend verfolge, fürchte ich, dass es nicht gut wird, sondern eigentlich sie machen eine gute Vorbereitung, präsentieren dir eine schöne Story und werden sie jetzt erst recht verhunzen. Ja, also ich bin eigentlich, muss ich sagen, ich bin ziemlich gespannt auf Legion, weil tatsächlich das Potenzial da wäre, mal wieder richtig krass storytechnisch was zu bieten, ja. Ja, ich weiß nicht, ob du den letzten Raid tatsächlich gemacht hast, aber da bereiten sie die Story richtig gut vor, weil, kurzer Spoiler-Alarm, Gul'dan wird tatsächlich entführt von der Legion, weil er sich an seine Abmachung nicht halten will. Ja, genau. Das sieht man ja noch am Ende vom Raid, wie Archimonde, den er quasi durch dieses Portal schießt. Es ist interessant, wie ich keine Ahnung habe, von was ihr redet. Aber redet weiter. Ja, wir verfolgen, glaube ich, beide so ziemlich die immer weiter herabfallenden Tiefen von World of Warcraft. Wie gesagt, ich hab nach Wrath of the Lich King habe ich aufgehört. Ich hab halt mit euch zwei halt echt lang gespielt. Wir haben halt echt viel Scheiße gemacht in dem Ding. Wir hatten aber damals auch wirklich unseren Spaß, das musst du zugeben. Wir hatten wirklich unseren Spaß. Vor allem, wenn wir dich in der Instanz mit dabei hatten, das war immer mehr auf Fluch als Segen. Also, ich muss ehrlich sagen, wenn wir zu dritt in einer Instanz waren, ich glaube ernsthaft, die zwei weiteren Mitglieder, die sind bis heute noch in der Klapse. Ich fand das gut. Wir waren noch nicht mal halb geheilt. Ich stand auf. Seid ihr ready? Alles klar. Geh vor. Pack als Schurke meine Schrotflinte aus. Bäm. Warum Puls? Oh, was soll? Ja, und dann hast du irgendwie mich dazu getrieben, dass ich auf einmal gesagt habe, okay, wenn du pullen musst, dann tank ich jetzt. Richtig. Und hab dann mit Mind Control die Gegner dazu benutzt, zu tanken. Oh ja, oh Gott, das war so schlimm. Das war herrlich. Tobi, du warst doch immer der Heiler. Was hast du dir in diesem Moment gedacht? Ich wollte in dem Moment eigentlich gar nicht denken. Ich habe so mit meinem Heiltruiden, beziehungsweise damals war der Heiltruiden ja noch ziemlich simpel zu spielen und ziemlich leicht zu spielen. Du hast so deine zwei, drei Knöpfe gehabt und alle waren im Prinzip immer auf 100% live, ja, weil der Heiltruiden, der ist echt easy eigentlich zu spielen. Deswegen hat das mich damals gar nicht so hart abgefuckt. Hätte ich damals irgendwie einen Heilpaladin oder einen Priester oder whatever gespielt, ich glaube, ich hätte Blut gekotzt. Ja, ich glaube, du warst sehr oft davor, auf den Beam mich weg, Scotty-Button zu drücken. Ja, Stefan, wir beide waren halt wirklich eine Herausforderung für Tank und Heal. Ja, aber ich hatte meinen Spaß dabei. Doch, ich hatte da schon Spaß. Also es war schon lustig, als wir damals, es war glaube ich zu den Zeiten, wo dann Onyxia relativ einfach war, wo wir Onyxia gelegt haben, das weiß ich noch. Ah ja, zu dritt, ne? Ja, wo ich meinen Worldbittinger ausgepackt habe. Ich habe gesagt, das ist mein Terrorhase, das ist nicht schüchtern. Gott, das ist ewig her. Wir wären eigentlich die ideelle Gruppe für so einen Rollenspielserver gewesen. Wir haben da immer ein Abenteuer draus gemacht. Wir haben nur Scheiße gebaut die ganze Zeit. Wenn wir wirklich noch so in-Character gespielt hat, also so richtig RPG-mäßig, wie es aus diesen Servern halt verlangt wird. Ich glaube, das wäre grandios gewesen. Wir hätten einfach eine eigene Gilde auf so einem Server eröffnen sollen. Ja. Ey, wir wären gefeiert worden, Mann. Ich mit meinen Schurken und seiner treuen Schrotflinte. Es geht mittlerweile nicht mehr, habe ich, glaube ich, gehört, dass du als Schurke keine Flinten mehr haben darfst. Ja, ich glaube, du kannst... Nein, du kannst als Schurke keine Schusswaffen mehr benutzen, weil sie haben dir den Slot genommen, dass du Zweitwaffen hast. Du hast wirklich nur noch deine Hauptwaffen. Ja, das ist mies. Weißt du, wie beschissen das war als Jäger, die Umstellung von deiner Nahkampfwaffe auf nur noch Fernkampf? Tuhu, ja. Oh Gott, haben die Jäger gekotzt. Leck mich am Arsch, das war so übel. Ja, die WoW-Zeit, dass das Spiel wirklich noch Spaß gemacht hat. Mhm. Du dich nicht nur einloggst, um deine Dailies und nachher da rauszugehen. Was ja viele heutzutage nur noch machen. Loggen sich ein, machen diese Dailies und gehen sofort wieder offline. Ja, das ist schade. Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn sie es mit dem nächsten Addon nicht endlich halten, was sie mit dem, was sie jetzt vorbereiten, versprechen, dann war's das. Ja. Legion kann entweder der Heilstein für World of Warcraft sein oder der letzte Nagel im Sarg. Ja. Wir werden sehen, was sie daraus machen. Also was ich habe ja auf der Gamescom, das glaube ich letztes Jahr, das ist irgendwelches Addon, habe ich mir da ganz kurz, bin dann vorbeigelaufen. Und er dachte, wow, neues WoW Addon. Das müsste Warlords of Draenor gewesen sein. Ja, ich habe es gesehen, so wow, yeah, I don't care. Bin weitergelaufen. Er hat sich auch nicht gelohnt anzuschauen, weil es hat sich auch nicht gelohnt zu spielen. Ich bin halt wirklich einfach nur, irgendwann bin ich halt einfach ausgestiegen, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich gesagt habe, ich höre auf mit WoW, ich habe keine Lust mehr drauf. Dann haben wir drei, waren dann damals in Skype. Mhm. Und wir haben dann, also ihr beide habt dann WoW zusammen gespielt, hatte tierisch Spaß dabei. Ich habe gesagt, so, ihr Penner, jetzt habe ich auch wieder Lust drauf. Hatte aber meine Installations-CDs an Tobi ausgeliehen, der circa 15 Minuten von mir weg wohnte. Oh ja. Also habe ich gesagt, ich bin gleich wieder da. Bin kurz zu dir gelaufen. Oh ja, CDs, das weiß ich noch. Ich hab die CDs geholt und bin damit heimgelaufen. Ey, das war so geil, als mir Tobi dann im Teamspeak erzählt hat, Stefan war gerade da und hat sich die Installations-CDs geholt. Vor allem der Witz war ja, du hattest ja nur meine Classic-CDs am Start und musstest dann jeden verfickten Patch runterladen. Das war so unfassbar bitter. Ja, aber es war damals nicht so viel wie heute. Ja, okay, das aber, oh Gott. Damals ging's noch, aber ich hab mich dann hingesetzt, hab das Zeug installiert und bis ich dann fertig war, mussten wir alle pennen. Sehr gut. Ja, das alles war. Ja, aber wir hatten ein schönes Erlebnis beim Spielen und konnten dich fluchen erleben, wie es patcht. Ja. Richtig, das war ja. Echt, das war's wert, ja. Aber Gott, wir haben so viel Blödsinn gemacht. Echt, kennt meine Gilde, Galgenhumor. Ja, Mann. Die habe ich damals gegründet. Ja. Keine Mitglieder. Ob's die noch gibt. Sie gibt es tatsächlich noch. Ich habe mal vor ein, zwei Jahren tatsächlich mal ganz kurz reingeschaut. Es gibt die Gilde noch, Galgenhumor. Ja, als wir dann uns getrennt haben in WoW und ich dann noch auf eine andere Schule gegangen bin, habe ich auch einen Typen kennengelernt, mit dem ich dann unfassbar lange und widerlich WoW gespielt habe. Es war... Wir haben dort sogar auch eine Gilde gegründet, die aber tatsächlich vom Namen her umbenannt werden musste, weil es die Gildenmeister bzw. die Game Masters nicht zugelassen haben. Es war... Wie hießen wir denn? Ich glaube, Arbeitsamt Ehrfürchtig, ja. Ja, das fanden die das tatsächlich nicht so geil und dann mussten wir unsere Gilde umbenennen. Das ist gut. Da erinnere ich mich immer noch gerne dran, wo wir mit dem Game Master diskutiert haben. Das war lustig. Gott, die alte Zeiten. Ich habe ja, dein Bruder hat mir damals auch Screenshots gezeigt, wo ihr damals, ich glaube zu Beta-Zeiten oder so, wo ihr in als... Storm mit Fischen waren? Ja, wo ihr in Storm mit Fischen wart. Ja. Oh ja, das war geil. Wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr da durchgekommen, ohne gekillt zu werden? Das... jetzt lass mich überlegen. Wir sind... Oh Gott, wie war denn das jetzt? Wir sind nicht frontal nach Stormwind rein, weil das wäre ein reiner Selbstmord gewesen. Und zwar, wir sind mit unseren Mounts nach Ironforge rein in die Tiefenbahn. Und sind dann quasi die Tiefenbahn vorgeritten ans andere Ende nach Stormwind und sind dann einfach dreist in die Kanäle gesprungen auf so einen Boot und haben in Stormwind geangelt. Und in dem Allianz-Chat war damals ein riesen Shitstorm, weil da zwei Hortler plötzlich in den Kanälen gehockt sind und einfach so geangelt haben. Das war für die da aber total surreal. Und die haben es gar nicht gerafft, was da jetzt abgeht. Ja, sowas konntest du damals noch machen. Das war halt dann richtig geil, wenn du es fertig gebracht hast. Ja, ich habe auch irgendwo ein Video gesehen, da hat irgendwer oder irgendeine Gruppe hat einen richtig üblen, bösen Dämon in die scheiße Hauptstadt reingemacht. Hat im Prinzip das Spiel kaputt gemacht. Oh, die Zeit kenne ich noch. Das war zu Classic-Zeiten. Als der Hexenmeister mit 5 seiner Kollegen tatsächlich diesen Ultra-Dämon spielt. Ja, diese Doomguard oder was das war. Richtig, die Doomguard, die er, glaube ich, 2 Minuten befehligen darf und dann wendet sie sich gegen ihn. Ja, das haben heißt, dann... sie hat erst 2 Minuten die Hauptstadt der Feinde vernichtet und dann die ganze Gruppe danach alles gekämpft hat. Ja, und mittlerweile kann der Hexenmeister die Doomguard als Permanent-Pet beschwören, weißt du? Ja, aber die Doomguard ist dafür nicht mehr so heftig. Nein, ich meine, es war tatsächlich damals, dass irgendeine Gruppe hatte irgend so einen mega heftigen Riesendämon, den du eigentlich gar nicht feeling kannst. Ja, ich glaube... Haben sie irgendwie dahin gelockt. Ich kenne die Story. Ich glaube, das war damals... gab's noch diesen Weltboss in den verwüsteten Landen, diesen Karasek oder wie er hieß, oder Krasek oder irgendwie sowas. Das war so eine riesige Doomguard eben mit einem Zweihänderschwert oder sowas, glaube ich. Und die Leute haben den Typen dann einfach irgendwie nach Stormwind getriggert. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben, aber die haben den quasi durch 3 Gebiete durchgelotst nach Stormwind rein. Ich glaube, irgendwie sowas war da. Ja, der hatte einfach das komplette Spiel zerstört. Ja. Also, ich kenne die Geschichte mit dem Drachen, den es gab. Den gab es ja auch noch. Ja, es gab früher mal einen Drachen da, direkt in... Oh, wie hieß jetzt das gegenüber von Stormwind? Dunkelhain. Ja, Dämmerwald. Im Dunkelhain oder Dämmerwald. Ah ja, stimmt, damals gab es da gab's diesen epischen Zeitdrachen. Ja, ja, genau. Richtig, und den haben sie da auch aus diesem Bunker rausgelockt und haben dann Richtung Stormwind gelotst. Oh, ist das bitter. Ey, es war aber geil mit anzusehen, weil ich war da auf dem Server live dabei, wie 40 Hordler versuchen, den Drachen nach Stormwind zu kloppen und 40 Allianzler versuchen, die Hordler aufzuhalten. Super, echt. Oh, wie viel Scheiß die damals noch machen konnten. Heutzutage geht das nicht mehr. Nee. Heutzutage ist es nur straight forward. Heutzutage kann jeder fliegen. Du kannst auf jeder verschissenen Map fliegen. Das Fliegen hat sehr viel kaputt gemacht, meiner Meinung nach. Ja, was du stimmt, da an Scheiß nicht mehr anstellen kannst. Es ist ja mittlerweile nichts Besonderes mehr, in die gegnerische Hauptstadt zu kommen. Ja. Du fliegst einfach hoch genug drüber und dann landest du an einem sicheren Ort. Eben, das war's schon. Ich habe mich früher noch durchgestorben nach Orgrimmar. Bis in die Instanz rein und dann von der Instanz wieder raus. Ja, das waren noch Zeiten. Oh, das ist ewig gewesen. Ja, die guten alten WoW-Zeiten. Ja, ich habe es dann halt irgendwann einfach aufgehört, weil ich einfach keinen Nerv mehr für das Spiel hatte. Und auch keine Zeit mehr hatte. Mir hat es halt einfach keinen Spaß mehr gemacht. Es ist auch, wenn du es dir jetzt anschaust, siehst du halt wirklich, wie dermaßen casual das Spiel geworden ist. Es ist abartig. Es ist krass, ja. Mittlerweile hast du auch wirklich bei jeder Klasse in deinem Zauberbuch den Abschnitt Kernfähigkeiten, ja. Und in diesem Abschnitt wird dir tatsächlich gesagt, welche Fähigkeit du wann zu benutzen hast und wann zu drücken hast. Das ist unfassbar, weißt du? Ernsthaft? Ja. Ja, ohne Scheiß jetzt. Also die wirklich wichtigen Effekte, die du nach einer zu einem bestimmten Zeitpunkt auch noch hast. Ja. Das heißt, wenn du einen 5er-Stack von irgendeinem Buffs brauchst, wird glänzt diese Attacke genau dann, wenn dieser 5er-Stack erreicht ist. Genau. Also du musst nicht mal mehr denken, sondern nur noch drücken, was glänzt. Und ansonsten diese 3 Tasten, die im Buch stehen. Gott, ist das langweilig. Ja, aber ich hoffe, dass es tatsächlich wieder besser wird mit dem Legion, weil dieser letzte Raid, der hat wirklich, hat's in sich gehabt vom der Taktik her. Fury of the Hellfire war geil. Boah, ja. Du musstest wieder richtig denken. Ja, ja. Ich habe geflucht, bis wir dieses dunkle Portal vernichtet haben. Oh ja. Wie blöd die Leute sein können. Ey, der Kampf gegen Manoroth, der war ja so bitter, Alter. Weil das Problem ist, die Kämpfe an sich werden nicht mehr so schlimm, das ist nur die Leute, wenn du in diesen Looking for Raid-Modus reingehst. Die Leute, die stellen sich an wie so grenzdebile Affen, weil sie einfach denken, ja okay, irgendjemand wird meine Arbeit schon übernehmen, gerade wenn es um die Heilung oder ums Tanken geht. Es ist so unfassbar, ey. Dieses Looking for Red ist so ein schlimmes Ding gewesen, ey. Wow. Du konntest aber zumindest immer noch lernen, wie das funktioniert. Aber wenn ich jetzt an Archimonde denke. Oh ja. Boah, als wir den plattgehauen haben, auch im Normal Mode. Ja. Abartig, wenn es dann heißt, wer kümmert sich um die Pets? Kein Mensch macht's. Ja, natürlich. Und das du stehst als einziger dran und denkst dir, Jungs, ich kann den mit seinen 600k nicht in einer Sekunde alleine töten. Das ist richtig. Aber das interessiert einfach keinen mehr. Die Damage Shield, die wollen nur noch, die machen... Dasselbe, was der Tank macht. Ja, richtig. Auf den Boss drauf und raushauen, was geht. Und das richtig. Haben wir jetzt tatsächlich mit der Höllenfeuer-Zitadelle wieder gebracht, dass das nicht funktioniert. Du musst dich an die Taktik halten, ansonsten stirbst du 10-mal. Oh ja, aber ich fand die Höllenfeuer-Zitadelle war ein unfassbar geiler Raid. Ganz ehrlich, fand ich dafür richtig geil. Dafür war es vorher richtig scheiße. Ja, ich meine... Also, die ab dem Ogre Zeitpunkt, dass Mist auf Pandaria rauskam, ist es nur noch richtig scheiße gewesen. Ja. Ja, die haben ja damals alle geschrien, oh, bringt uns die Pandaren, gebt uns die Pandaren. Aber haben sie die Pandaren gekriegt? Nehmt sie wieder weg, nehmt sie wieder weg. Ich wollte nie einen Panda. Den wollte ich nicht. Ich wollte eine neue Klasse, keine neue Rasse. Was mich sowieso abfuckt, dass jede neue Klasse, die bis jetzt dazugekommen ist, eine Nahkämpferklasse war. Und das ist auch in Legion wieder der Fall, dass du einen Dämonenjäger kriegst. Ich meine, okay, auf einen Dämonenjäger sind viele Leute geil, ich persönlich auch, aber es ist schon wieder eine Nahkampfklasse. Ja, aber was für einen Fernkämpfer sollen sie denn noch bringen? Die sollen sich einfach irgendwas ausdenken, ist mir egal, ich will einen Fernkämpfer. Der Dämonenjäger passt halt wunderbar genau in die Legion rein. Ja, natürlich, das macht schon Sinn, dass sie jetzt einen Demon Hunter bringen. Aber, ja. Geil wäre es halt gewesen, wenn der mal alles drei gehabt hätte. Ja. Nahkampf, Fernkampf und Heal. Ja. Und Nahkampf beliebterweise, du kennst mich, Tank. Ja, natürlich. Ich habe es geliebt zu tanken, egal was ich gespielt habe. Letztens habe ich sogar tatsächlich wieder gespielt, habe ich mir versucht, einen Schamanen zu spielen und wurde aus der Gruppe gekickt. Echt? Ja, mit den Worten, Alter, glaubt jetzt ernsthaft der Healer-Shami, dass er tanken kann? Meine Antwort war nur, ich mach's seit Jahren. Ja, läuft. Gott, also meine, fanden die nicht so geil. Ich hab damals, was habe ich denn damals gespielt? Krieger habe ich nie gespielt, hat mich nie interessiert. War mir zu langweilig. Magier habe ich angefangen gehabt, habe ich aber nie weitergespielt. War mir dann irgendwie dann auch zu will. Irgendwie, du hast dann nur deine Casts rausgehauen und dann hat sie die Sache erledigt. Nee, ich habe dann wirklich Schurke gespielt, weil Schurke hatte ich meinen Spaß meines Lebens in dem Spiel. Aber du von hinten anschleichen, Leute niedersteppen, backstab. oder halt wie ich halt der komplette random Schurke mit einer scheiß Knarre. Mhm. Sehr schön war auch, wo ich damals in Raid die Knarre benutzt habe und die dachten, alles wäre der Jäger. Ja. Ey, ich sag's dir, ich würde dich mittlerweile verfluchen für so einen Scheiß. Ja, ohne Witz. Mittlerweile ist es der Tod in den Stanzen. Ich fand das so herrlich. Ich hab ja, aber Tobi, Knarre drauf. Das ist die wunderschönste Strafe für alle Idioten. Ja, das stimmt. Das ist richtig allerdings, ja. Dank Stefan weiß ich tatsächlich als Tank, wie bestrafe ich meine Gruppe. Ich habe es gelernt, danke dir, Stefan. Kein Problem. Ja, als Tank oder Heiler kann man seine Gruppe doch schon echt dreckig bestrafen. Als Heiler hörst du einfach auf die Knöpfe zu drücken. Richtig. Und wenn du Nachtelf bist, dann gehst du auch noch out of combat. Ja, oh ja, stimmt, die haben ja diesen Vanish, ja. Das ist... Ja, sehr schön war auch, wo wir damals fast alle draufgegangen sind, war so, ich Vanish und weg. Ja, du mit deinem Nachtelf-Schurken, der gleich drei Vanish hintereinander hat. Nein, das war kein Nachtelf-Schurke. Was nicht? Menschenschurke. Ach, war es ein Menschenschurke? Ja, ich hatte ja den Nachtelfen wegen Druide und so weiter. Ach stimmt, du warst der. Ich kann mich noch bildlich dran erinnern. Stefan Vanish raus, du out of combat und ich geh drauf. Das kann das sein, dass es der Abend im versunkenen Tempel war? Ja! Ja, das war der versunkener Tempel. Oh, das war so eine Arschloch-Instanz. Leck mich am Arsch, Mann. Fuck. Ja, also ich hätte die anderen beiden auch gerne im Teamspeak mit dabei gehabt. Ich eigentlich nicht. Das war echt... Das war schon böse, ja. Aber es war sehr lustige Zeit damals. Allerdings, ja. Immer abends haben wir uns getroffen. Immer ich direkt nach dem Arbeiten. Ihr beide wart schon mittendrin. Ich kam halt direkt vom Arbeiten erstmal rein. Und erstmal irgendwelchen hat man gelevelt und Zeug gemacht. Das war schon lustig. Ja, das war. Hat immer Spaß gemacht. Doch, war geil. Das ist schon ewig her. Ich habe mir dann damals auch das erste Addon gekauft. Ich habe Burning Crusade habe ich mir noch gekauft. Ja. Wrath of the Lich King habe ich damals gekriegt. Wenn ich einen Monat abonniere, habe ich Wrath of the Lich King dazu gekriegt. Das gleiche war mit Cataclysm. Okay. Das habe ich dann auch so bekommen. Und Mist of Pandaria haben sie irgendwann verschenkt. Weil es irgendwann wirklich keiner haben wollte. Das habe ich nicht mehr gespielt. Das ja, und ich, Depp, habe mir von jedem die Collector's Edition gekauft. Oh, also okay. Ich habe von jedem die digitale Collector's Edition gekauft. Ja, okay, ich eigentlich auch. Bis auf Burning Crusade. Da habe ich nur das normale Addon, weil da konnte ich mir noch nicht mehr leisten. Ja. Und ich überlege jetzt auch schon wieder, ob ich nicht einfach mir das jetzt nochmal antue mit Legion. Nein, Leute, komm, es ist tot. WoW ist in meinen Augen. WoW ist in meinen Augen gestorben. Es ist schon seit einer Ewigkeit, es ist einfach nur tot. Die haben über die Hälfte ihrer Abonnenten verloren. Und genauso viele wieder neu dazugekriegt. Ja. Es geht. Es ist schon. Ist schon krass, wie viele die verloren haben, vor allem. Das Ding ist halt in World of Warcraft zum Beispiel noch nie passiert, im Verhältnis wie zu zum Beispiel Star Wars Online, ja, dass mein Server dicht gemacht wurde. Achso, ne, sowas hattest du noch nie in WoW, das ist richtig. Ja, die wurden dann einfach zusammengelegt. Ja, stimmt. In WoW hast du ja mittlerweile dieses serverübergreifende Gedöns da. Das ist auch ein bisschen komisch. Ja. Obwohl das mit den Instanzen finden dann viel einfacher geht. Weil ich bin, also in WoW war ich nie so der Quest-Heini. Ich war wirklich der Instanzen-Heini, weil ich mag Instanzen. Ich hatte da meinen Spaß mit. Mhm. Ich habe halt, also Burning Crusade habe ich durchinstanzt, um auf Level 70 zu kommen. Ich habe es gehasst. Ich habe nur Instanz gemacht, um endlich aus diesem scheiß Gebiet rauszukommen. Wrath of the Lich King, da wollte ich dann, habe ich dann halbwegs noch mitgemacht, aber habe dann halt irgendwann aufgehört. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, ob ihr die Instanzen mochtet oder nicht. Es kam auf die Instanz drauf an. Also wenn ich heute auch an Oculus denke aus Wrath of the Lich King, kriege ich Schweißausbrüche und Nun ja, also ich sag's mal so, Stefan, du weißt, dass ich immer lieben gern getankt habe, das heißt, es gab für mich nie die Frage, ob ich die Instanz mag. Es war nur die Frage, bis wann kann ich sie auswendig? Ja, das war das Nächste. Ja, du musstest damals wirklich die Pfade wirklich auswendig kennen. Du musstest wirklich die Phasen auswendig können. Du musstest wirklich aufpassen, was jetzt in der nächsten Phase passiert. Weil es wurde dir nicht wie heute in einem riesengroßen Makrofenster angezeigt. Phase 2 beginnt. Aber das ist das, was ich meinte, Stefan, mit diesem Höllenfeuer-Zitadelle. Da haben sie das wieder rausgenommen. Die wird nicht mehr angesagt. Du kriegst unten zwar im Büchlein in deinem Abenteuerführer, musst du jetzt nicht mehr online nach einem Guide suchen, sondern du hast den da drin im Kurzabriss, aber du musst tatsächlich lesen. Ja. Und das bevor du kämpfst. Richtig. Ansonsten bist du halt einfach wie damals zu Arthas Originalversion, bevor sie ihn zweimal genervt haben. Gut. Ey, die ungepatchte Version von Arthas war so hardcore. Das hab ich leider so nie gespielt. Soweit bin ich nie gespielt. Ich hab nie Arthas gespielt. Ich hab's leider verpasst. Ich bin da nie als Tank mitgekommen. Ich bin erst mit dabei gewesen, nachdem sie ihn zum zweiten Mal genervt hatten. Also und da war es einfach nur noch runterprügeln. Ja, das war richtig. Aber die ungepatchte Version von Arthas, die war. Die war schon unmenschlich. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich hab zu Mist of Pandaria. Dachte ich mir, ja, ich habe jetzt einen Jäger, ha, ich bin Ultra, ich habe ein Viech. Ich mach mal die Classic Raids, alle alleine. Und dann gab's diesen beschissenen Wald. Ja. Ich bin am ersten Boss gestorben. Welchen Wald denn? Ach, ich weiß gar nicht mehr, das ist einer der ersten Raids gewesen. Von Classic das war dann noch? In Classic noch, das war dann viel im Grünen und so halb in dem Wald. Und da kam dann, ein Todesritter kann den alleine, weil ein Todesritter Self-Heal hat. Und dieser Gegner macht prozentuellen Schaden und den haben die niemals runtergepatcht. Ja. Er macht den prozentuellen Schaden immer noch. Todesritter, das war auch so eine Klasse, wo ich mir dachte, warum haben die den reingebracht? Ich bin immer noch am Überlegen, welchen Raid du gerade meinst. Ich weiß es auch nicht mehr. Das Problem, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ne? Aber ich weiß noch, wie es mich tierisch angekotzt hat, dass ich tatsächlich prozentuell pro Sekunde, glaube ich, 5% meines Lebens verlieren. Sicher, dass das ein Classic Raid war? Ich will das muss ich jetzt gucken, ey. War das echt ein Classic Raid? Ich schau mal schnell, wie der heißt. To the Google Mobil. Der im Grün spielt, weil es gibt nicht so viele. Es gibt gar keinen Raid, der irgendwie im Grün spielt in Classic. Du hast einen Molten Core und Nyxia's Lair, Pechschwinghort, Ruine von Ankyra und Tempel von Ankyra. Ach, du meinst diese Troll-Dinger da, ja? Warte. Wie hießen sie denn? Zul Aman, Zul Gurub. Doch, ich glaube, die waren's. Ja. Aber was sind sie denn? Ah nein, sorry, ich weiß welchen ich meine. Das ist tatsächlich Burning Crusade gewesen. Die Schlacht um den Hyal. Ach, Heidscha, ja. Ich hab jetzt nachgeschaut. Das dachte ich mir nämlich, dass es Hyal war. Aber in Classic gab's auch einen. Das war aber dann einer von diesen Anki irgendwas. Ankyra, ja. Oh, die waren übel, die Raids. Huhu. Ey, die sind heutzutage immer noch übel. Vor allem, wenn du zu einem Boss kommst, wo du denkst, hey, den nuke ich diesmal alleine um. Und dann macht er dir halt einfach mal 50% Schaden. Ja, das ist so lächerlich. Ich find's aber geil, weil die ganzen Idioten, die keine Ahnung von der Technik mehr haben und nicht wissen, wie die laufen, die gehen rein und sterben. Es gibt tatsächlich Leute, die geben richtig viel Gold aus dafür, dass du sie da durchziehst. Das ist lächerlich, weißt du. Anstatt, dass sie lesen. Ja. Hat eigentlich jemals Ingame-Gold gekauft? Nein. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, ja. Echt? Ich habe Ingame-Gold gekauft, um mir mein erstes Reiten leisten zu können. Nein, echt jetzt? Wow. Oha. Ja, das hat damals noch 1000 Gold gekostet. Dieses, ja, das war noch die teure Zeit. Reiten. Ja. Und jetzt kriegst du es für 40 Gold nachgeschmissen und was sind jetzt 1000 Gold? Ja, das ist richtig. Ich habe früher 5 Euro dafür ausgegeben, dass ich 1000 Gold krieg. Wow. Ah, Alter. Aber jetzt mal ehrlich, wie viele Charakterdienste oder sonstige Transaktionsdienste von World of Warcraft habt ihr Geld nicht genutzt? Oh Gott, ich habe aufgehört zu zählen. Ich habe oft meine Charaktere transferiert von Server zu Server. Und ich habe echt... Wie viel hat das gekostet? 20 Euro. Was? Naja. Also warum? Ich muss sagen, ich habe dann meistens immer gleich noch einen Fraktionswechsel mitgemacht. Ja, und dann war ich bei 40 Euro. Dann bist du bei 45 Euro. Ja. Warum? Weil man es kann. Ja, richtig. Naja. Und außerdem habe ich gelegentlich auch mal Geld dafür ausgegeben, ich glaube, was sind's, 15 Euro dafür, dass ich einfach mal aus einem Männlein ein Weiblein gemacht habe. Ja. Okay. Und 8 Euro für Namen nicht umbenennen, wenn ich endlich einen tollen Namen gefunden habe, der mir gefällt. Gott, Leute. Also, ich habe meine Liste, du kannst es ja nachschauen, was du alles für Dienste geordert hast. Ich möchte da gar nicht mehr nachschauen. Ja, ich glaube, da muss ich anfangen, dich zu schämen. Also, ich möchte behaupten, dafür könnte ich mir tatsächlich eine richtig fette Spielesammlung leisten oder einen geilen Rechner. Ja, allerdings. Da ist einiges mittlerweile zusammengekommen. Und die Mounts, die ich mir alle jedes Weihnachten geschenkt habe. Oh ja, oh, hast du ja auch ein paar Mounts gekauft aus dem Shop? Jedes Jahr zu Weihnachten die Aktion, die es gab. Es gibt immer diese Wir tun Gutes Aktion. Ja, ja, genau. Ich habe nämlich auch verflucht viele Mounts gekauft. Und ein Haus, ich hab mir diesen Alterac-Bräuhund gekauft, welchen unfassbar geil fand. Ich habe viele Haustiere gekauft. Ich habe mir den Mini-Ragnaros gekauft. Okay. Aber erstmals, als die Wildtierkämpfe kamen, das war eins der guten Dinge, die sie dazu gebracht haben. Ja. Diese Art Pokémon-Kämpfe, damit endlich auch diese Haustiere was bringen. Ja, ja. Dann konnte man die auch lukrativ im Auktionshaus verkaufen. Ja, stimmt. Die haben ja dann dieses komische, ähnlichartige Pokémon-Ding da reingehauen, was auch sehr seltsam war irgendwie. Ich erinnere mich noch daran, als dieses Plants vs. Zombie-Ding da reinkam. Das war so eine Quest, ja. Ja, ja, das hat jeder gemacht für das scheiß Achievement für die dämliche Blume, die du gekriegt hast. Mhm. Ich habe die Blume dreimal. Die am Ende, also sag nichts. Die am Ende einfach rumsteht und nach la la la la la. Ja, genau. Und du auch denkst, Gott, warum habe ich das gemacht? Also ich weiß, warum die Damenwelt das macht. Ich habe das live miterlebt. Gott, warum? Okay. Du kennst noch Miri, Stefan, und die hat sich tierisch abgefreut für diese Blume, ja, die sie da hatte. Ja. Ey, die ist abgegangen. La la la la la la la. Ja, die hat du kannst es auch noch original nachsehen. Was zum Fuck, Alter? Tobi, ich hatte damals eine Freundin, die mit mir World of Warcraft gespielt hat und die diese Blume geliebt hat. Ja. Die ist dauernd als Begleiter mitgelaufen. Ja, nicht nur das, sie hatte das auch irgendwann auf ihrem Handy. Deswegen also, haben wir ja diesen alten Rackfreuhund gekauft, weil bei dem kannst du dir wenigstens noch Bier looten. Also, zu diesen Zeiten sind meine ganzen World of Warcraft Charaktere zu Alkis geworden. Jeder Charakter, den ich da gespielt habe, der hat diesen Winterbräu e.V. Erfolg bekommen. Oh, ich jeden Monat mein Päckchen Bier bekommen. Ja, das war so ein geiler Erfolg, ja doch. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß noch, wo du... Ich habe diesen, damals mit einer Gruppe, diesen Erfolg Leroy Jenkins gemacht, das weiß ich noch. Oh, das Leroy Jenkins Achievement, war geil. Ja, den habe ich alleine gemacht, sogar noch zu der Zeit, als es noch möglich war, weil jetzt haben sie ihn ja so ultra schwer gemacht wieder. Ja, echt? Was muss ich mittlerweile dafür machen? Dasselbe, nur ist die Instanz jetzt aufgepimpt und recycelt worden. Ah ja, stimmt, mit Worlds of Draenor, ne? Richtig, das heißt, du musst jetzt das in Worlds of Draenor machen. Oh Gott, Gott sei Dank habe ich den Titel schon. Richtig. Gott, die Achievements waren auch so bescheuert. Ja, dass du irgendwo runterfallen musstest, mehrere Meter und dann überleben. Ja. Ja, und da kannst du richtig dich freuen, wenn du ein Schurke bist oder wenn du ein Priester bist. Ja. Du heilst dich einfach. Du runterfällst. Ja, oder du bist ein Paladin und machst dich unsterblich. Ja, genau. Ja. Oder du bist ein Priester und machst Schadensabsorption an. Fuck, mein Krieger ist der Einzige, der ganz genau getimed springen musste. Oh Gott, das ist guten alten Zeiten. Ja, mittlerweile, ich habe vor ein paar Monaten mal wieder angefangen zu spielen, kurz nur. Es war halt wirklich, ich kann es nicht mehr spielen, es geht nicht mehr. Es ist so langweilig geworden, abartig. Ja. Es ist halt wirklich, weiß nicht. Wenn ihr nicht irgendwas jetzt, wie gesagt, nochmal richtig umschwenkt, ich glaube, das wird nicht mehr lang dauern, bis das Ding dann tatsächlich irgendwann mal zugrunde. Habt ihr währenddessen eigentlich mal andere MMOs gespielt? Ich habe alle gespielt. Ich habe auch viel angetestet, aber nichts hat mich wirklich gereizt, muss ich sagen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin immer wieder zu World of Warcraft mit dem nächsten Addon doch zurück, weil die anderen auch nicht drauf haben. Richtig. Ja gut, das Einzige, wovon ich halt extrem viel Spaß hatte, war das Star Wars MMO, was im Prinzip kein MMO ist, sondern ein Star Wars Singleplayer-Spiel mit MMO-Anleihen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte aber als ich es durch hatte, hat wieder kein Interesse mehr weiterzuspielen, weil es gab kein High-Content. Zu dem Zeitpunkt. Es gab keine richtig anständigen Raids. Die gibt's immer noch nicht. Ja, man muss halt dann doch leider die richtigen Dinger kaufen. Nur, das habe ich nie gemacht. Weißt du, was der Unterschied zwischen World of Warcraft und allen anderen MMOs ist? Nein. In diesen ganzen kostenfreien MMOs gehst du rein und erwartest schon, dass der High-Level-Content scheiße ist und dass die Raids nichts taugen. Ja. In World of Warcraft hast du den Vergleich bis Wrath of the Lich King. Sie können es eigentlich. Ja. Wo ist das Können? Wo ist das, was wir wollen? Ja. Und das fehlt in den ganzen anderen MMOs, weil sie es einfach auch nicht hinkriegen. Und deswegen hält sich World of Warcraft noch. Ja, das ist schrecklich. Warte mal, bis ein anderes MMO kommt, das hinkriegt, was World of Warcraft zu Beginn hatte. Oder vielleicht schaffen sie es selber wieder. Schwierig zu sagen, ob das jemals wieder funktioniert. Ob sie das jemals wieder hinkriegen. Ich meine, ob sie die Masse wieder zurückkriegen, das ist echt schwer vorstellbar. Aber es gibt ja immer wieder Leute, die sich hier reingehen und einfach ihre Dailies machen. Das zählt ja auch schon als. Ja, und es gibt halt dann Leute wie mich und ich schätze Tobi auch, die immer wieder zurückkommen, wenn es was Neues gibt. Ja, ich habe tatsächlich Anfang vom Monat, ich glaube zu Anfang diesen Monat, mal wieder für einen Monat gezahlt und ein bisschen reingeguckt und ein bisschen gelevelt. Es hat schon Spaß gemacht, nur mittlerweile hat jeder aufgehört, mit dem ich gezockt habe, und wenn du dann so komplett alleine drinnen hängst, dann langweilst du dich so tot, das ist so also, Wahnsinn. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch jetzt einen Monat, jetzt laufen gerade, glaube ich, so die letzten 20 Stunden noch. Ja. Aber ich habe von vornherein allein weit angefangen. Ich habe dann kaum irgendwie Anschluss zu Gilden gefunden. Bin doch relativ gut durch den Content durchgekommen. Ja. Und du kannst mich beschäftigen. Ja, natürlich, klar, das schon. Ich meine, sie haben sogar eine Herausforderung gemacht, die echt richtig viel erfordert. Wie ich früher mein Achievement den Weltenwanderer gemacht habe, ein ganzes Wochenende lang. Oh, was war denn das nochmal für ein Erfolg? Weltenwanderer war, als du noch nicht fliegen konntest. Ja. Die ganze Welt erkunden. Oh, stimmt. Oh ja, das war geil, das habe ich damals auch gemacht. Und jetzt haben sie das gemacht mit Warlords of the Draenor fliegen. Ah ja, okay. Du kannst dort fliegen lernen, aber... Ach ja, durch eine ewige Quest musst du es dann machen. Nein. Erfolge. Du musst eine ganze Reihe von Erfolgen erstmal abschließen und okay. Dann gehört erstmal drei ehrfürchtige Rufe zu machen. Boah, das ist schwierig. 100.000 Gold looten. Okay. Du musst deine ganzen Garnisonsquests machen, du musst ja. In jedem Draenorischen Gebiet alle Quests gemacht haben. Ach du Scheiße, okay. Und jeden Winkel erkundet haben. Puh. Es ist halt schon übel. Das ist schon krass, ja. Anscheinend muss man tatsächlich doch mal wieder Arbeit da reinstecken. Ja. Und das macht's halt dann doch auch, wenn du alleine bist, relativ interessant. Ja. Wobei meine letzten Stunden nur noch darauf hinauslaufen, dass ich halt mal schaue, wie ist das Level-System im unteren Content. Ja. Ja, also ich sag wiederum, WoW hat mir am meisten Spaß gemacht, als ich gespielt habe. Weil da hatte ich echt meinen Fun mit, aber danach ging das immer weiter auseinander und dann hatte ich auch irgendwann keinen Bock mehr. Naja, klar. Also es macht mit Freunden, macht tatsächlich, finde ich, mehr Spaß als mit irgendwas, als mit so alleine durch die Gegend rennen. Also am Ende habe ich immer nur Instanzen gemacht. Mehr habe ich eigentlich nicht mehr. Es ist halt schade, weil ich hatte eigentlich meinen Spaß mit, aber das Ding hat halt irgendwann mich kalt gelassen. Ich habe halt einfach dann aufgehört. Ja, irgendwann reicht's halt auch, weißt du? Irgendwann hast du auch einfach keinen Bock mehr. Ja, stimmt. Wenn man wirst halt einfach müde und hast ja. Keine Lust mehr, immer dasselbe zu machen. Richtig. Keine Lust mehr, dich da und da einzuloggen und irgendwas zu tun. Wenn du keine Lust hast. Aber wie gesagt, war ein schöner Abstecher in die alte Nostalgiephase von WoW. Mhm. Ich hab's. Also die alten Zeiten damals waren wirklich lustig, was für Scheiße wir gebaut haben. Unglaublich. Mhm. Dass wir da mal durchgekommen sind vor allem. Fand ich echt super. Ich erinnere mich übrigens noch, was ein witziges Detail an eine Gilde, die hast du mir damals vorgestellt, Tobi, da warst du drin. Ja. Die hieß Küche. Okay. Weiß und da gab's, weißt du es nicht mehr? Die hieß Küche und da gab's eine, die hieß Kühlschrank, einer Gabel, der andere Messer, der andere Löffel. Ah, ja. Der andere Stuhl. Ja. Okay, ja. So bekloppt, sowas. Ich glaube, heutzutage würden die das einfach ändern. Ja, das würde mich nicht mal wundern, ey. Es ist echt ewig her. Aber wie gesagt, war schön, mal wieder in dieses, also in Nostalgie zu schwelgen. Und vielleicht werden wir das sogar nächstes Mal nochmal machen mit irgendwas anderem, wenn uns noch irgendwas einfällt, was wir nochmal darüber reden könnten. Ich danke euch fürs Zuhören, für diese erste kleine, hoffentlich kleine Zwischenfolge. Und wir hören uns beim nächsten Mal zur nächsten Folge. Macht, was immer ihr wollt. Macht bloß nicht zu viel davon. Aber macht's gut.